Kundgabennummer 7300 vom 6.3.1959. Der kürzeste Weg ist der Weg übers Kreuz. Ich will euch den kürzesten Weg aufzeigen, der zu mir führt, zurück ins Vaterhaus. Es ist der Weg über das Kreuz, der Weg zu Jesus Christus, der mir als Mensch Jesu zur Hülle wurde, damit ich für euch das Erlösungswerk vollbringen konnte. Das Sühnewerk für eure einstmalige große Schuld, der Abkehr von mir. Dieses Werk der Erbarmung vollführte meine Liebe zu euch, meinen sündig gewordenen Geschöpfen, die dadurch sich selbst in die größte Unseligkeit gestürzt hatten und daraus befreit werden sollten. Meine Liebe wollte für euch die Schuld übernehmen und für euch Sühne leisten, denn es war die Liebe das Einzige, was diese große Schuld tilgen konnte. Und ihr selbst hattet euch jeglicher Liebe begeben. Ihr hattet jede Liebeanstrahlung meinerseits zurückgewiesen. Ihr waret völlig bar jeder Liebe. Und da diese große Urschuld eben nur mit Liebe zu entsühnen war, musste meine Liebe für euch die Schuld tilgen. Wollte ich, dass ihr jemals wieder frei wurdet und zu mir zurückkehren konntet. Ihr seid nun auch durch mein Erlösungswerk frei geworden davon, doch immer mit der Einschränkung, dass es euch selbst daran gelegen ist, in Freiheit wieder zu mir zurückzukehren, dass ihr selbst es wollet, von mir wieder angestrahlt und durchstrahlt zu werden von meiner Liebe, die Kraft ist und Licht und Freiheit. Diesen Willen also müsstet ihr zuvor aufbringen. Wollet ihr in den Kreis derer aufgenommen werden, für die ich den bittersten Tod am Kreuz gestorben bin? Nur euer Wille ist nötig, dass euch dann auch die erforderliche Kraft zugeht, den Weg zu mir zurücklegen zu können. Denn diesen Weg zu gehen, das bedeutet, willens zu sein, euch wieder in den Bereich meiner Liebesonne zu begeben, auf dass ihr euer bisher liebeloses Wesen wandelt zur Liebe. Es gibt also nur einen Weg, der wieder zurückführt zu mir, den Weg der Liebe, den ihr aber erst dann werdet gehen können, wenn dieser Weg zum Kreuz führt. Weil ihr sonst zu schwach seid, trotz gutem Willen Liebewerke zu verrichten. Solange euch mein Gegner noch in seiner Gewalt hat, solange der göttliche Erlöser Jesus Christus noch nicht in euer Leben getreten ist, den ihr nur am Kreuz von Golgatha findet, wenn ihr euch auf den Weg macht zu ihm. Denn er allein kann und wird euren noch schwachen Willen stärken, indem er euch mit seinen am Kreuz erworbenen Gnaden überschüttet und ihr so gleichsam die Willensstärke zurückerhaltet, die ihr einstens besaßet und durch euren Fall zur Tiefe verloren hattet. Wenn ich euch also den kürzesten Weg aufzeigen will, so heißt das, dass ihr unbedingt mit Jesus Christus in Verbindung treten müsstet, dass ihr ihn angeht um Stärkung eures Willens, um Vergebung eurer Schuld und um Erlösung aus eurem noch gebundenen Zustand. Und alles das ist auch gleichbedeutend mit einem Leben in Liebe, mit immerwährendem Liebewirken, das euer Wesen restlos umgestaltet und ihr es so dem meinen wieder angleichet, der ich die ewige Liebe bin. Jeder Mensch, der sich bemüht, in der Liebe zu leben, der wird auch aufblicken zu Jesus Christus am Kreuz. Er wird sich schuldig fühlen und bitten, seiner Schuld ledig zu werden. Er wird in Schwäche seiner Seele den Weg nehmen zu Jesus Christus und seine am Kreuz erworbenen Gnaden in Anspruch nehmen. Er wird sich anlehnen an ihn, weil er sich selbst zu schwach fühlt. Und er wird nicht weiter zu gehen brauchen als bis zum Kreuz, weil er dort alles findet, was er benötigt, um wieder aufgenommen zu werden in sein Vaterhaus. Ihm wird die Vergebung seiner Sündenschuld gewiss sein, weil er auch sein Wesen gewandelt hat, so wie ihm der Gang zum Kreuz Herzensbedürfnis ist und er darum auch seine Schuld aufs Tiefste bereut. Aber diese Wesenswandlung geht nicht ohne den Willen zur Liebe vor sich. Denn gerade die Liebe ist es, die dem Wesen fehlt und die es in sich wieder entzünden muss, um sich meinem Urwesen anzugleichen. Aber der Mensch wird es auch können, wenn er nur guten Willens ist, seine Erdenaufgabe zu erfüllen, zwecks derer ihm das Erdendasein geschenkt worden ist. Der Wille ist alles und er erfährt sicher Stärkung durch Jesus Christus. Darum aber kann der göttliche Erlöser nicht ausgeschaltet werden. Und darum ist der Gang zum Kreuz die eine große Aufgabe des Menschen, deren Erfüllen ihm aber Kraft und Freiheit, Licht und Seligkeit sichert, wie es euch verheißen ist. Amen.